okay, I get it. Also es ist quasi eine Guggenband ohne Guggen. Sag Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Auslöf-CD. Zeilenende. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Ja, ja. Schnippeln wir einfach hintereinander weg. Wir können deinen Podcast nur als Begrüßung machen. Einen schönen guten Tag. Hallo. Ja, jetzt haben wir auch eine tote Katze drauf. Willkommen. Ja, tote Katze. Hört man das, wenn ich die flausche? Oh, wir sitzen mal wieder im Schlossgarten, dieses Mal vor der Staatsoper, vor dem Staatstheater, vor dem Opernhaus. Kultur trifft Kultur oder so, ne? Genau. Und wir nehmen eine neue Podcast-Folge auf. Die erste reguläre in 2020. Die erste reguläre in 2020 klingt gut. Wir sind früh dran, ne? Ja, wir hatten ja so einen kleinen Zeitverzug. Ich halte das, ja. Genau, wir hatten einen kleinen Zeitverzug, weil ich beschäftigt war. Ich habe voll rumgelegen. Genau, und keine Sau hat es gemerkt, weil wir tatsächlich fleißig Folgen aufgenommen haben. Genau. Aber dafür bin ich jetzt zurück mit neuer Frisur und neuem Bart und seit 8 Wochen nikotinfrei. Wow! Also wenn ich dich hier demnächst beiße oder noch zickiger werde, dann weißt du, woran es liegt. Was kommt aus dieser Tube, aus der du ja da saugst? Da kommt auch kein Nikotin raus. Da kommt auch kein Nikotin raus. Nein, ich habe mich, obwohl ich böse dran sterben werde, weil in den USA ja Menschen dran gestorben sind, ich werde zumindest nicht an Lungenkrebs sterben. Okay, also bist du ein Vapor ohne Nikotin. Genau. Na denn. Das liebe Grüße an den Erstmal Kaffee-Podcast an dieser Stelle. Ihr schafft das, Jungs. Klär mich auf. Einer von den Düsi, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Einer von beiden ist jedenfalls auch dabei, aufzuhören. Oder hat okay. Aufgehört. Ja gut, ich habe das ja auch mal gemacht. Und habe dann einfach nicht wieder angefangen und dann läuft die Sache. Ja, das ist, es fehlt mir noch. Gut. Ja, womit wir uns nicht aufhören können, ist einfach mal in der Geschichte weiterzugehen, weil wir haben ja jetzt dann letzte Folge 2019 abgehakt. Ja. Und wollen noch zumindest mal kurz zusammenfassen, was 2020 passiert ist bisher. Okay, da. Um einfach nur mal auf den Stand zu kommen und dann können wir nächste Woche oder übernächste Woche mal mit richtigen Themen einsteigen. Klingt nach einem Plan. Dann bringe ich mal up to date, weil ich habe von 2020 bislang nicht viel mehr außer Überschriften mitbekommen. Ja, das sind Tiere. Ist ja widerlich. Gänse. Gänse. Ja. Gänsefleisch mal landen hier und aufhören zu schreien. Ja, auf die Ossis können wir heute auch noch. Gänsefleisch mal den Kofferraum aufmachen. Gänsefleisch mal. Scheiße. Scheiße, Rodrigo, Enrico. Ja, komm. So, also, komm, steigen wir mal in das Jahr ein. Es ging ja direkt gut los. Die Amerikaner haben in Bagdad ein Attentat auf einen iranischen General verübt. In Bagdad. Ja, in Bagdad. Bagdad ist aber im Irak. Ja, ja, ich weiß, aber da haben sie ihn irgendwie hops genommen. Was hat der iranische General in Irak gemacht? Ich weiß nicht, ich habe nur die Nachrichten nachgelesen. Oder er war im Norden vom Iran, die Nachricht war aber mit Bagdad-Irak geschrieben. Okay. Fakt ist auf jeden Fall, sie haben einen iranischen General hochgenommen, gekillt. Ja, okay. Soleimani. Und daraufhin sind die Iraner irgendwie auf die Barrikaden gegangen. Ja. Auf die Straße gegangen. Okay. Wo sie dann gerade mal da waren, hat es der Iran dann verkackt und dann waren die Menschen schon auf der Straße und dann haben sie quasi den Iran gegen den Iran demonstriert, weil der Iran aus Versehen so ein Flugzeug aus der Luft geholt hat. Ja, Moment. Dieser General hat ein Flugzeug vom Himmel geholt. Und daraufhin haben die Amerikaner ihn getötet, oder wie? Nein, also, der Typ war wohl verantwortlich für einige Attacken und Angriffe. Okay, und ja, ist ja ein General, so. Das erwartet man gemacht. Daraufhin sind die Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die USA, für den Iran, gegen die Ermordung dieses Typen quasi zu demonstrieren. Oh, okay. Ja, die haben gedacht, die USA machen den Mord wieder rückgängig, wenn sie dagegen demonstrieren. Nein, aber sie haben natürlich gegen dieses Verhalten demonstriert. Ah, okay, ja, jetzt. Also sie haben quasi ihre Entrüstung mitgeteilt. Jetzt verstehe ich's, ja. So, und nachdem sie quasi schon auf der Straße waren und sehr entrüstet waren, kam halt raus, dass der Iran aus Versehen auch so ein ukrainisches Flugzeug runtergeholt hat. Und wo sie gerade so entrüstet waren, haben sie gemerkt, jetzt sind wir sind ja schon so sehr entrüstet und empört. Wir sind auch natürlich gegen abgeschossene Flugzeuge von anderen Staaten aus unserem Land heraus. Ja. Mit anderen Worten, ja gut. Danach weiß man aber nicht mehr, was danach passiert. Okay, kann man ja verstehen, dass sie entrüstet sind, wenn man ihnen einen General tötet, dann ist das mit der Rüstung halt nicht mehr so einfach. Was mich jetzt aber... Und danach hat man irgendwann nichts mehr davon gehört. Das war dann irgendwann okay. Okay, jetzt muss ich nur noch verstehen, warum holen die Iraner ein ukrainisches Flugzeug vom Himmel, wenn der Typ von den USA getötet wurde? Das hat miteinander nichts zu tun und die Begründung, warum sie das Flugzeug runtergeholt haben, ist aus Versehen. Ah, okay. Und die USA haben den General auch aus Versehen getötet? Nein, mit voller Absicht. Mit voller Absicht. Ja, mit voller Absicht. Also wenn ich das richtig weiß, dann ist ein General ja ein Militär. Ja. Das heißt, das war eine militärische Handlung. Quasi, das ist eine kriegerische Handlung, wenn man so möchte. Weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht war der Typ ja auch im Untergrund, wenn er gerade in Bagdad war. Ja, aber er war ein General, oder? Ja, er ist ein General. Er ist ein General. Der wurde wahrscheinlich irgendwie aus der Luft angegriffen und getötet. American Style. So von der Drohne, ne? Also quasi wie, das ist schön, dass die Amerikaner aus ihrer eigenen Geschichte lernen, weil die Japaner ja auch mal aus der Luft ohne Kriegserklärung einfach mal diverses amerikanisches Militärpersonal angegriffen haben. Ja, man muss das so sehen. Es gibt den American Way of Life. Ja. Und es gibt den American Airway of Uplife, also Ableben. Was heißt Uplife? Uplife, der wurde ja zum Engel dann wahrscheinlich. Ne? Weil ja, also war ja ein Unschuldsengel. Ja, aber ob das war, weiß ich nicht. Okay, und das hatte das jetzt irgendwelche Konsequenzen? Weltpolitisch haben wir den dritten Weltkrieg jetzt? Nein, man hat lange darüber spekuliert, ob es jetzt dann doch irgendwie kracht und rumst und Peng macht, aber... Also noch nicht mal die restlichen Feuerwerksraketen, die man Silvester nicht mehr in die Luft bekommen hat, oder was? Na, die Iraner haben dann irgendwann mal zurückgeschossen auf amerikanische Stellungen. Okay. Diese amerikanischen Stellungen waren allerdings zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht mehr bemannt und es ist zumindest zu keinem Schaden gekommen. Ja, das ist... Wahrscheinlich hatte die Iraner einfach nur noch ein paar Raketen übrig, musste neu bestücken und haben dann gesagt, ach komm, dann schießen wir. Bei Zielschussübungen. Sie haben übrigens irakisches Territorium beschossen. Dachte, also US-amerikanische. Ja, US-amerikanische Stellungen im Irak. So langsam wird mir das zu kompliziert. Ja, die Deutschen haben in der Zeit übrigens auch ihre Ausbildung ausgesetzt. Ihre Ausbildung von iranischen irakischen Flugabwehrraketen. Nein, aber von deshalb konnten die nichts abfangen. Ah. Na, der Irak fängt ja nicht Raketen ab, wenn der Amerikaner beschossen wird. Also der Irak hat ja den Zorn des Irans auf die USA offenbar abgefangen. Also fangen sie schon was ab. Ja, nee. Aber gehen wir mal weiter, weil, also, wie gesagt, es ist nichts passiert. Wir stellen fest, das muss man nicht verstehen, oder? Also selbst wenn mal 5 Minuten in der Zeitung drüber geschrieben wird, dass jetzt der dritte Weltkrieg droht, entspannt euch. Hat das, okay. Ja, gut. Entspannt euch. Es beruhigt mich, dass ich da zumindest schon mal nichts verpasst habe. Ist nichts passiert, Judis, weiter geht's. Dann haben in China irgendwelche Menschen Schlangen gefressen. Ja, das und jetzt stehen sie Schlange, um an Medikamente zu kommen. Und stehen auch Schlange, um in Krankenhäuser reinzukommen. Und sie stehen Schlange, um irgendwo rauszukommen. Da dürfen sie aber nicht mehr raus, weil sie sind jetzt alle in Quarantäne. Das klingt so, als ob wir die preußische Tugend des Schlangestehens erfolgreich nach China transportiert haben. Na, erst Schlange essen, dann Schlange stehen. Ja gut, im Gegenzug könnten wir ja, ich meine, China ist ja nominell kommunistisch, das Schlangestehen wurde in der Täterei ja besonders eifrig gepflegt und da hätte man im Zweifelsfall auch Schlange gegessen. Okay. Wenn man sie denn gehabt hätte. Aber die hatten ja nichts. Wir müssen mal überlegen, was ist denn eigentlich dieses Jahr für ein Jahr? Also ist nicht sogar das Jahr der Ratte? Also was in Europa quasi die Pest brachte... Sorry, hier geht gerade Party und ich bin latent in Karnevalsstimmung und extrem unterfeiert und frustriert, dass ich nicht feiern kann. Ja, wir nehmen am Rosenmontag auf. Ja, und das ist hier irritierenderweise kein Feiertag. Und wir veröffentlichen an dem Tag, an dem die Hip-Hopper Karneval feiern. Also Ascher, Mittwoch. Gibt's Ascher noch? Weiß ich nicht. Müssen wir da jetzt für zahlen, weil er seinen Namen als Marke eingetragen hat? Ascher, falls es dich noch gibt, melde dich mal. Ja genau, schreib uns, drop uns was in die Kommis. Apropos Kommis, wir müssen mal irgendwann dieses Blog-Ding auflösen. Wir haben schon wieder irgendeinen Elite-Award-Blog-Eintrag gekriegt. Nein, reden wir nicht drüber. Das existiert noch. Blogger genau. sind einfach nicht auszulöschen. Lass uns lieber über das Jahr des Hundes reden. Auslöschen. Ja, der Ratte, glaube ich. Aber apropos auslöschen, ja, Corona. Löscht uns Corona aus, der Virus. Corona löscht den Durst. Nein, es ist nicht das Bier, sondern der Virus. Ah. Das ist im Grunde wie SARS nur 2020. SARS, Moment, das war diese Lungenkrankheit 2002? Genau, oder sowas. Das, wo die Welt angeblich untergegangen ist. Genau, und Corona ist quasi SARS 2020, Version okay. 2020. Ja, das, okay, und das ist, weil die Schlangen gegessen haben und nicht, weil denen was aus dem Labor ausgebüxt ist. Oder ja, ist die Schlange vorher aus einem Kriegswaffenlabor ausgebüxt? Naja, es gab wohl einen Arzt, der hat das schon dokumentiert, dass da was passiert ist. Okay. Und dass es da diesen Virus gab, den haben sie dann allerdings irgendwie mundtot gemacht. Hat es ihm die Zunge rausgeschnitten, ja, oder was? Ja, oder eine Schlange reingestopft. Ist, Junge. Auf jeden Fall, stellt jetzt natürlich die große Frage im Raum, wird uns Corona auslöschen? Und nein, Witze mit Desperados kommen jetzt nicht um die Ecke. Den Bierwitz hatten wir schon. Verdammt. Ja, nein, ich glaube an die Zombie-Apokalypse, weil das Pärchen nebendran, er hat gerade versucht, sie sehr bissig in den Hals zu beißen. Okay. Aber, also ich glaube nicht, dass wir aussterben werden, weil Dritter Weltkrieg ist ja auch nicht passiert, oder? Also werden wir auch keine spanische Grippe bekommen. Ja, das sowieso nicht. Und wir lesen jetzt halt jedes Mal so Zahlen, so in China sind 2600 Menschen infiziert? Ums Leben gekommen. Ah, okay. Das Problem ist halt, da leben halt auch mal ganz spontan 10 Millionen Menschen in einer Stadt. Ja. Wenn du das jetzt mal auf Stuttgart runter skalierst, Stuttgart hat so 600.000 Einwohner. Ja, ich glaube, 10 Millionen Menschen, das könnte das so in etwa die Bevölkerungszahl Österreichs sein? Ja, so etwa. Ne? Genau, also da wohnt halt einmal ganz Österreich in einer Stadt. Das will man sich auch nicht wünschen. Das ist so gefühlt wohnt ganz Österreich in einer Stadt. Ich war im Sommerurlaub ja in Salzburg und Salzburg hat irgendwie so 200.000 Einwohner oder so. Ja. Jedenfalls extrem wenig und ist eine der größten Städte Österreichs. Ja, siehst du. Siehst du mal, ne? Okay, also aber Österreich ist dann quasi, Österreich ist jetzt Corona gefährdet. Nein, aber also eine Stadt so groß wie Österreich bevölkert ist quasi. Okay. Ja, so viele Menschen leben da in einer Stadt in China. Und dann kannst du halt mal überlegen, wenn du da so Wuhan hast oder die anderen Städtchen, die da drumherum sind. Ja, die sind auch nicht alle ab viel kleiner. Ja. So Shanghai, Hongkong. Hongkong, ja. Huawei, Xiaomi. Ja, genau. Wir danken okay. unseren Sponsoren. Genau. Okay. Ja. Xinjiang. Xinjiang. Xinjiang. Ja. Xinjiang, das ist. Xinjiang ist auch, glaube ich, eine Stadt, oder? Chang'an, ja, meinetwegen. Die nächste Frage, die sich mir dann stellt, ist: Ist das irgendwie dann wenigstens von den Übertragungswegen her besonders dramatisch? Das war ja bei SARS so. Doch, glaube ich, die Angst, dass das von Tieren auf Menschen springt und dann von Mensch zu Mensch? Ja, es ist ja, geht jetzt von Mensch zu Mensch. Ah, okay, es geht von Mensch zu Mensch. Ja, deswegen hat ja auch in Bayern ein junger Mann oder ein mittelalter Mann. Markus Söder. Nein, aber ein. Einem jungen Mann in Bayern gesprochen. Markus Söder ist kein junger Mann in Bayern. Markus Söder ist unter 65. Das macht ihn für die CSU zu einem jungen Mann. Dorothee Bär ist auch unter 65. Ist aber dementsprechend auch kein junger Mann. Dorothee Bär ist auch ein junger Mann, in Bayern. Ja, das ist gendergerechte Sprache CSU-Style. Generisches Maskulinum. Ach, der CSU-Politiker, also der Dorothee Bär. Was wurde eigentlich aus dieser CSU-YouTube-Serie? Muss man sich das mal wieder anschauen? Oh. Dieser LSD-verseuchte platinblonde Edmund Stoiber-Sohn. Nee, die haben ja danach weitere Folgen gemacht. Da sah er ein bisschen anders aus. Schon okay. Ja. Also vielleicht ist der an Corona erkrankt. Auf alle Fälle... Ein Instandheizungshersteller aus Bayern, ja. Der mit China zu tun hatte, hat sich irgendwie auch angesteckt. Der hat wiederum seine Familie angesteckt und damit waren sofort 6 Leute angesteckt. Inzwischen gibt es irgendwie 12 oder 20 Fälle in Deutschland. Also nicht wirklich weltbewegend viel. Verrecken tun übrigens daran meistens die Leute, die an einer Grippe auch verrecken würden, wenn sie kriegen würden. Okay. Dementsprechend, nee. Diese 2600 Fälle sind natürlich einfach Menschen, die medizinisch anfällig sind und schlecht versorgt wahrscheinlich. Ja. Okay, das ist bedauerlich. Und was richtig fies ist, ist natürlich die Inkubationszeit, die 2 Wochen im Verhältnis zu einer normalen Grippe, die eine Woche braucht, dann ballert sie dich 7 Wochen um. Und nach 7 Wochen, ballert sie dich 7 Wochen. 7 Tage kommt sie, 7 Tage bleibt sie, 7 Tage geht sie. Ja. Ja, also du hast 7 Tage Inkubation, 7 Tage liegst du flach, 7 Tage bist du noch ein bisschen am Röcheln, aber bist danach wieder happy mit der Grippe. Okay. Und bei Corona ist es halt ein bisschen 2 Wochen. Ja, okay. Ich verstehe. Aber dann, okay, hör mal kurz hin. Hast du gehört, wie der Sack Reis umgefallen ist? In China? Ja. Genau, das ist das Problem. Natürlich meinen alle Medien jetzt richtig groß darüber berichten zu müssen, weil es könnte ja doch was Schlimmes passieren. Und man will ja am Ende nicht der sein, der nicht berichtet hat. Ja, okay, aber mit der gleichen Logik könnte man auch darüber berichten, dass Nordkorea plant, eine Atombombe auf die USA zu schmeißen, weil könnte ja passieren. Und man möchte ja nicht der sein, der es nicht berichtet hat. Genau. Genau. So in etwa ist... Ja, aber sagen wir, ich drück's mal so aus. Oder natürlich, keine Ahnung. Irgendwie, sowas wie... In Thüringen wird ein FDP-Politiker zum Ministerpräsidenten gewählt oder so. Darüber müsste man dann auch berichten. Ich meine, das wird nie passieren, aber... Doch, ist passiert. Was? Ja, ja. Anfang Februar. Was? Anfang Februar. Was ist da passiert? Da hat sich die Ex-DNVP-Partei... Die DNVP hat sich nach dem Krieg nochmal gegründet und ist dann zum Teil in die Auflösung gegangen und zum Teil in die FDP. Ja. Ja, ja, deutschnationale, irgendwie nationalsozialistische Unterwanderung der FDP, ich weiß. Die hatten da mal Probleme mit, das hat sich aber angeblich gelöst. Nee, hat's nicht. Hat sich nicht. Der Friedrich Jämmerlich. Wer ist Friedrich Jämmerlich? Friedrich Jämmerlich von der FDP. Ein Friseur. Ist das das neue Codewort für unseren Posterboy? Nein, Linden hat gesagt, damit hat er überhaupt nicht gerechnet. Also mit nationalsozialistischer Unterwanderung seiner Partei. Nein, also, da hätte er uns fragen sollen. Gehen wir mal chronologisch. Ich bitte darum, du siehst nicht verwirrt, das sollte ein Scherz sein. Nein, also Bodo Ramelow. Ja, Bodo Ramelow, der Schrecken der Konservativen im Dreiteiler. Genau, plus Krawatte, aber eine rote Krawatte. Hat sich aufgemacht, Ministerpräsident zu werden und hat bei einer Wahl leider die rot-rot-grüne Mehrheit verpasst. Hat dann allerdings sich trotz allem rot-rot-grün zusammengesetzt und dann gesagt, okay, wir sind jetzt im Amt, noch, also Geschäftsführer. Genau. Wir können die Geschäfte weiterführen, wir haben nur keine Parlamentsmehrheit mehr. Ja. Dachte sich dann, es wäre durchaus in einer Demokratie schöner, sich legitimieren zu lassen von einem Parlament. Ja. Und jetzt ist es ja so, im ersten Wahlgang brauchst du eine absolute Mehrheit. Ja. Die hat er nicht gekriegt. Ja. Im zweiten Wahlgang... auch absolute Mehrheit, völlig verpasst. Ja. So, jetzt ist es so, es gab einen dritten Wahlgang. Ja. Und Friedrich Jämmerlich. Ja. Friseur, ja. Das ist so, kurze Zusammenfassung, der Typ ist ein Wessi, wie Bodo Ramelow. Wie alles in... der rüber gemacht hat, um dort mit einer Friseurkette, ja. Erfolg zu haben. Und wenn du weißt, wie viele Nazis dort ständig zum Friseur müssen? Ja, alle müssen drei ja Tage, regelmäßig alle drei Tage nachrasieren. Dementsprechend kannst du als Friseur im Osten richtig, richtig Kohle scheffeln. Und du hast natürlich auch ganz schnell rechte Kontakte. Jetzt mag man diesem Herrn Jämmerlich natürlich diese rechten Kontakte erstmal nicht unterstellen. Aber Herr Jämmerlich, okay, heißt eigentlich Kämmerlich. Sprich weiter, ich höre fasziniert zu. Herr Kämmerlich dachte sich, okay, wenn Bodo Ramelow antritt, und die AfD schicken auch einen Kandidaten ins Rennen. Ja. Dann muss auch eine demokratische Option verfügbar sein. Also hat sich Herr Kämmerlich hingestellt und gesagt, okay, ich bin die demokratische Option. Seit wann ist die FDP eine demokratische Option? Weil sie nennen sich Freie Demokraten. Die FDP ist der Mehrheitsbeschaffer der Bundesrepublik. Übrigens, die Monarchistenpartei FDP feiert hier direkt hinter uns jedes Jahr ihr Dreikönigstreffen. Also wir sitzen tatsächlich genau vor diesem Gebäude, wo die FDP ihr Dreikönigstreffen hat. Wo Christian Lindner jedes Jahr einen Hofknicks vor dem letzten Hohenzollern macht, oder was? Ja, wahrscheinlich. Auf alle Fälle. Herr Kämmerlich hat sich daraufhin zur Wahl gestellt und bekam die Stimmen der FDP, die Stimmen der CDU und die Stimmen der AfD. Also des bürgerlich-braunen Lagers. Und wenn wir wissen, dass Rot-Rot-Grün nicht die Mehrheit hat und alle anderen drei Parteien, die sonst noch im Parlament sitzen, ja, mal ihre Stimmen zusammenzählen, kommen wir auf was? Auf eine Mehrheit. Richtig. Aber wahrscheinlich sogar auf eine absolute Mehrheit. Und dementsprechend bekam Herr Kämmerlich die Mehrheit. Daraufhin wurde ihm die spannende Frage gestellt, nehmen Sie die Wahl an? Oh, und dann, warte, lass mich raten, dann hat der Bodo Kämmerlich sich hingesetzt und hat nachgerechnet, dass er wahrscheinlich nicht mit den Stimmen von R2G gewählt worden ist, sondern mit den Stimmen von der FDP und der CDU. Und dann hat er das zusammengerechnet und festgestellt, dass die FDP und CDU alleine schon zusammen mehr Stimmen als Rot-2-Grün hatten. Also ganz sicher konnte er nicht sein, weil Bodo Ramelow hat ihn wahrscheinlich zugezwinkert. Ja. Und dann hat er festgestellt, dass das doch nicht stimmen kann. Und dann hat er festgestellt, die AfD muss wahrscheinlich für mich gestimmt haben. Und dann hat er die Wahl abgelehnt. Wie ein aufrechter Demokrat, der sich nie von Nazis wählen lassen würde. Hat er nicht. Hat er die Wahl angenommen. So, er hat also die Wahl angenommen. Und jetzt der Spaß. Jetzt ist der Spaß. Also ich finde das schon extrem witzig. Das klingt, ehrlich gesagt, wie eine gut gemachte Politsatire vom ZDF. Naja, auf alle Fälle hat sich daraufhin natürlich die Politprominenz es nicht nehmen lassen, ihm zu gratulieren. Also Björn Höcke. Der möchte gern Führer Thüringens. Genau. Hat ihm gratuliert? Der also er hat ihm auch die Hand gegeben, ja, richtig. Die Linke. Und der Herr Kämmerlich hat den Handschlag hoffentlich verweigert. Nein, er hat ihn angenommen. Also sie haben sich tatsächlich die Hand geschüttelt. Ja, okay. Ja. Und dann ist es so, dann wurde es ja noch richtig bunt, weil dann gibt es ja auch noch einen Blumenstrauß von einer linken Landtagspräsidentin gab es dann auch einen Blumenstrauß. Sie hat allerdings es nicht ganz geschafft, ihn noch voll zu übergeben, weil sie hat zwischendrin dann durchaus so... Hat sie spontan einen antifaschistischen Schwächeanfall bekommen? Genau, so einen antifaschistischen Schwächeanfall. Dann flogen die Blumen auf einmal diesem Herrn Kämmerlich vor die Füße. Wie gesagt, antifaschistischer Schwächeanfall, das kann passieren. Ja, genau. Ja, das wissen wir ja. Also Linke sind ja grundsätzlich Demokratie zersetzend. Da kann einem im Parlament schon mal so ein Schwächeanfall überkommen, wenn man vor einem aufrechten Demokraten... Ach. Ja gut, also auf jeden Fall hat Herr Lindner gesagt, damit hat er überhaupt nicht gerechnet. Das war ja überhaupt nicht abzusehen. Ja, da hat offenbar gar keiner gerechnet, oder? Das Problem ist... einmal mit Profis arbeiten. Also ich meine, er ist Politprofi angeblich. Der Herr Lindner. Das bezweifeln wir doch schon erfolgreich seit Jahren, oder? Naja, also Fakt ist, er hat sich dann daraufhin auch seiner Partei gestellt und hat gesagt, okay, ich stelle mich dem Misstrauensantrag. Ja. Und okay, und dann eine Abstimmung? Genau, und die hat er natürlich... ja, bestanden. Mit den Stimmen der AfD wieder? Oder hat er wenigstens das ohne die Stimmen der AfD hinbekommen? Ja, das hat er geschafft, ohne Stimmen der AfD. Man weiß ja nicht. Also offenbar gibt es da symbiotische Beziehungen. Ja, ich frage mich ja immer noch, ob Christoph Maria Herbst irgendwann um die Ecke kommt. Überraschung! Ja, Bruno Ganz kann nicht mehr um die Ecke kommen, der ist tot. Naja, auf alle Fälle, nein, Björn Höcke hat nicht für Christian Lindner beim Misstrauensvotum gestimmt. Und Alexander Gauland auch nicht. Was hat der eigentlich dazu gesagt? Ich glaube, der hat nur gefeixt. Ich glaube, der hat gefeiert. Auf alle Fälle hat daraufhin Christian Lindner auch abends gesagt, naja gut, dann schauen wir mal, jetzt sind wir ja Ministerpräsident. Dann gucken wir mal, was draus wird. Also wir finden ja sicherlich irgendwelche Mehrheiten, mit denen wir Sachen umsetzen können. Ah ja, genau. So Mehrheiten, mit denen man auch den Ministerpräsidenten gestellt hat. Jetzt haben alle nochmal zusammengerechnet und haben überlegt, Moment, wenn es diese Mehrheit gegeben hätte, nämlich SPD, CDU, FDP und Grüne zusammen, also quasi die sogenannte Deutschlandkoalition, die nicht links und nicht AfD ist, hätte es diese Mehrheit gegeben... Dann hätte man die möglicherweise umgesetzt im Parlament. Aber auch diese Mehrheit gibt es, soweit ich weiß, nicht. Mit anderen Worten, die Planspiele, die die FDP da hatte, nämlich Mehrheiten im Parlament für Gesetze durchzukriegen, hätten beinhaltet, mit den Linken oder mit der AfD zu kooperieren für Gesetze. Ja. Das hat irgendwie medial niemand so aufbereitet, diese Geschichte, weil dann hat Herr Kämmerlich doch irgendwann schnell genug den Schwanz angezogen und ist zurückgetreten. Ah, dann ist er doch zurück. Also er hat sich wählen lassen, Und hat er einen Tag verblieben, damit er auch die Pensionsansprüche hat, wollte gerade fragen, weil der ist dann ja Wahlbeamter und damit hat er Pensionsansprüche. Ja, aber er hat, glaube ich, drauf verzichtet. Soweit ich glaube, das kann man nicht. Okay. Naja, Fakt ist auf jeden Fall, er ist auch gegangen. Er ist gegangen. Er ist gegangen. Wohin ist er gegangen? Und ich weiß nicht, da wo Christian Lindner nicht hingegangen ist. Hat er wieder rüber gemacht? Ist er. Nee, er ist noch im Osten, glaube ich. Okay. Also Fakt ist, der ist zurückgetreten. Okay. Genau, er ist zurückgetreten. Jetzt gibt es quasi in Thüringen gerade gar keine Regierung, außer Herr Kämmerlich, ohne seine. Kämmerlich ist, glaube ich, geschäftsführend im Amt, allerdings ohne Minister. Ja. Das heißt auf Deutsch, das Land ist jetzt nicht nur mit einer geschäftsführenden Regierung mit Minister, wie unter Ramelow noch, sondern es ist unter einem geschäftsführenden Ministerpräsidenten ohne Minister. Aber mit nationalsozialistischem Untergrund. Naja, auf alle Fälle. Jetzt, das wird ja noch spannender. Das wird noch spannender. Ja, jetzt kommt ja überhaupt die Pointe, weil das Ding ist Anfang Februar passiert. Bis heute ist da keine Lösung. Jetzt hat man dann überlegt, okay, was könnte man denn machen? Und daraufhin Neuwahlen. Daraufhin hat man gesagt, Neuwahlen. Das Problem ist, in der CDU gibt es so 6 Menschen, die jetzt gerade im Parlament sitzen, die müssen noch 6 Monate im Amt sitzen, um ihre vollen Rentenansprüche zu haben. Deswegen sind Neuwahlen gerade nicht so die optimale Idee, weil die CDU in ihren Stimmanteilen abgestürzt ist. Das heißt, es ist nicht sicher, ob diese Menschen eine sichere Rente kriegen oder auf Grundsicherung zurückgreifen müssen. Möglicherweise. Moment mal, die Grundsicherung im Alter sorgt doch für ein menschenwürdiges Auskommen. Weil das ist ja von einer CDU-SPD-Großen Koalition im Bund beschlossen worden und wird damit dafür sorgen, dass niemand im Alter Dosen sammeln muss. Ja, aber diese Menschen kooperieren ja mit den Rechten und sind quasi deswegen Parlament-Arier. Ja, ich verstehe. Die möchten also quasi eine Deutschlandrente und nicht eine Grundrente. Ich verstehe. Darf ich da noch eine andere Frage zustellen, wo du gerade die CDU angesprochen hast? Bei diesem... Also, ich habe ja verstanden... Dass rechts von der CDU darf es keine Partei gehen. Das war eigentlich, das war all die Jahre immer so gemeint, dass die FDP marginalisiert werden muss ursprünglich. aber dieser Herr Kämmerlich, der ist ja nicht nur von den Flitzpiepen von der FDP und von der AfD gewählt worden, ja, von der CDU. sondern auch die Partei von Heinrich Brüning und Franz von Papen hat den Nationalsozialisten Aufmerksamkeit und Steigebügelei ermöglicht. Ja, man hat ja auch Kämmerlich schon für den Franz-von-Papen-Preis vorgeschlagen. Gibt es da Entschuldigungen zumindest? Konsequenzen vielleicht? Naja, Konsequenzen. Ein anständiger Demokrat wäre ja irgendwie zurückgetreten. Ja, hat die CDU in Thüringen irgendjemanden, der da zurücktreten könnte? Nein. Also Max Mutzke Möhring, der Typ, der mit Björn Höcke ein Bier trinken war. Mike Möhrchen. Der mit Bernd Höcke zwischendurch eine Glatze getragen hat. Genau, also der Bernd Höcke Bierkumpel. Ja, okay. Der mit Bernd ein Bierchen trinken war, weil's ja. Ja, okay, nee, der bei der letzten Wahl halt. Der hat den Krebs überlebt, der hat Invalidenstatus. Na, auf jeden Fall. Möhring hat, glaube ich, angekündigt, dass er nicht nochmal antreten wird zu einer Wahl. Ah. Und aus Thüringen, ansonsten gibt es keine Konsequenzen. Okay, aber das heißt, nicht mehr zur Wahl antreten ist das neue Zurücktreten. Nee, aber das gefühlte Thüringen im Westen ist ja Saarland. Also auch irgendwie hinterwäldlerisch. Und aus dem Saarland ist zurückgetreten AKK. Ach, deshalb ist sie zurückgetreten? Ja. Das habe ich mitbekommen. Ich dachte, die ist zurückgetreten auf Druck der Hauptstadtjournalisten, weil die keinen Bock mehr hatten, den Namen auszuschreiben. Nein, AKK war ja schon gang und gäbe. Also das hat man ja schon... Nein, tatsächlich ist AKK zurückgetreten, weil sie gesagt hat, nein, liebe CDU, das macht ihr nicht. Nein, liebe CDU, das macht ihr nicht. Und darauf hat die Thüringer CDU gesagt, doch, das machen wir. Und dann hat sie gesagt, gut, dann dreh zurück. Okay, das heißt, wenn die Bundesvorsitzende der CDU Paktiererei mit Faschisten verhindern möchte, dann ist die Konsequenz daraus nicht, dass die CDU nicht mit Faschisten paktiert, sondern dass die Bundesvorsitzende zurücktreten muss. Genau, also hat sie zumindest gemacht. Jetzt geht das Schaulaufen los. Es sind fünf, 47 Kandidaten aus NRW. Muss scheiße da sein. Nein, aber die großen Kandidaten kommen alle aus NRW. Also, ja, okay. Die suchen jetzt Nachwuchs. Genau, aber bleiben wir kurz noch mal in Thüringen. Weil ja, okay. Die Farce ging ja in Thüringen noch weiter. Nachdem er dann zurückgetreten ist und sucht man ja jetzt dann quasi, Thüringen sucht den Superminister. Superministerpräsidenten und möglichst ohne Neuwahlen. Daraufhin hat Bodo Ramelow sich hinreißen lassen und gesagt, okay, wisst ihr was, jetzt machen wir was Vernünftiges. Wir übergeben das Land jetzt in Hände, denen selbst die CDU zutrauen könnte, dass die es führen. Okay. Ja, die warte. Nimmt vier Minister, ja. Vier Grundsatzminister, so Finanz, Justiz, Innen und irgendwas, was noch dringend nötig ist. Ich glaube, Soziales oder sowas. Diese vier Minister setzt diese Person ein, plus den Ministerpräsidentenposten, macht Geschäftsführung so lange weiter, bis Neuwahlen sind und ruft dann Neuwahlen aus und dann gibt es quasi Neuwahlen. Ja. Er hat dann Frau Lieberknecht vorgeschlagen. Karl Liebknecht? Nein. Karl Liebknecht ist doch tot. Habe ich auch erst gedacht. Und auch Rosa Luxemburg übrigens ist tot. Dann, okay, wenn jemand nee, aber ist, Frau also Lieber, Sarah Wagenknecht. Nee, aber nein, Frau Lieberknecht von der CDU, ehemalige Ministerpräsidentin von... Die Nachfolgerin vom Ski-Althaus. Ja, war Althaus nicht das? War der Thüringen? Egal, wurscht. Mörder halt. Oder war der Mörder? Nee, Ski. Skifahrer. Skifahrer. Skifahrer war er auf jeden Fall, ob er ein Mörder war oder nicht. Das, also das ist ja nicht, ist ja nie verhandelt worden, glaube ich. Ja. Mutmaßlicher Skifahrer. Das ist jetzt mutmaßlicher Skifahrer, ja. Gut, auf jeden Fall, der mutmaßliche Skifahrer, ja. Aber Frau Lieberknecht. Und daraufhin hat die CDU gesagt, nee, wir würden das Land dann doch lieber gerne einer Expertenregierung übergeben. Da dachte ich so, die Lieberknecht hat den Laden schon mal gerockt. Ihr wollt jetzt lieber eine Expertenregierung als eine ehemalige Ministerpräsidentin, die es schon mal gemacht hat? Also die es eigentlich können bestimmt. Jetzt aber eine Frau. Also Fakt ist, auf jeden Fall, die CDU hat gesagt, nein, machen wir nicht. Dann hat man gesagt, jetzt vor kurzem hat man gesagt, doch, wir könnten uns im Notfall tatsächlich auf Ramelow einigen und machen nächstes Jahr im April Neuwahlen. Dann sind die 6 Monate Pensionsanspruchsnotwendigkeit noch da. Fällt der 20. April im nächsten Jahr auf einen 25. Sonntag? 25. April. Wieso 25? Der 20. ist ein Montag, wenn ich es richtig weiß. Also... Ja, 25. oder 26. April. Auf jeden Fall. Da hätte ich verstehen können, warum man es im April nächsten Jahres macht. Wenn der 20. ein Sonntag ist, das... Nein, schade. Der 19. ist ein Sonntag. Auf jeden Fall wollten sie es dann im April machen. Und die CDU hat dann gesagt, ja, okay, wir sind für Ramelow. Der macht es bis dahin und dann im April wird neu gewählt. Jetzt kam dann allerdings raus, das fand nur die Thüringen-CDU toll. Die Bundes-CDU findet es immer noch kacke. Und sagt dann, ach nö, machen wir nicht. Du musst dir also vorstellen, momentan kommen Schlagzeilen, FDP-Typ Ministerpräsident, FDP-Typ soll Mehrheiten suchen, FDP anderer Typ Misstrauensvotum, tritt möglicherweise zurück, tritt nicht zurück, andere tritt zurück, Lieberknecht soll es machen, CDU findet Lieberknecht nicht gut genug, Lieberknecht sagt, für Alternativen steht sie nicht zur Verfügung. Also, für Alternativen steht sie nicht zur Verfügung. Schön, ja. Mit anderen Worten, in Thüringen kannst du es gerade knicken. Ja, Wir haben also bis zum, heute ist der 24. Februar, bis die Folge rauskommt, ist es glaube ich der 26. Mit anderen Worten, wir rocken seit 20 Tagen mal einfach so eine Regierungskrise in Thüringen. Okay, aber also in Thüringen brennen noch keine Gasleitungen, nein. Die Schulen haben noch offen. Ja. Also das heißt, das Land funktioniert auch ohne Vollzeitregierung. Dann finde ich, du weißt doch, wenn Bundestagswahlen waren und dann so Minister sich in Aufsichtsratsjobs flüchten, ne? Dann werden die Ministerien ja kommissarisch von irgendwie anderen Ministern mit übernommen. Also könnte man doch eigentlich, könnte Winfried Kretschmann doch einfach so halbtags Ministerpräsident von Thüringen sein, oder? Ja, oder die drumherum machen es halt alle so. Oder auch hier der junge Mann aus Bayern. Die haben eine gemeinsame Landesgrenze, das ist nicht so weit. Ja, sieht ja auch aus wie so ein Oberförster. Ja, genau. Naja, und die CSU ist die ist neutral, weil die Partei gibt es in Thüringen gar nicht. Das wäre doch optimal. Aber sprechen wir noch kurz über das Schaulaufen der Kandidaten. Ja, genau. Da erklär mir doch bitte jetzt mal, wer die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer antreten möchte. Genau. Also natürlich ganz vorne ist unser Spitzenkandidat Jörn Spahn. Ah, der Jörni. Immerhin ein auffälliger Gesundheitsminister. Ja. Ja, also dementsprechend, das ist Kandidat 1 aus NRW. Mit der Startnummer 1. Könntest du das so ein bisschen machen wie bei Herzblatt? Kandidat 1. Kandidat 2. Der seine Organe bei einer heftigen Debatte im Bundestag spendet. Kandidat 2 ist der Fotzenfritze, Friedrich Merz. Ach du Scheiße. Der schon wieder. Immer noch. Kandidat AKK dann auch nochmal? Machen die einfach so eine Wiederauflage von letztem Jahr? Nee. Oder schickt die Angela Merkel ins Rennen? Nee, aber auf jeden Fall, jetzt pass auf, Friedrich Merz, man muss nochmal nachschlagen, für die Älteren erinnern sich. Friedrich Merz war der Typ, der die Steuererklärung auf einem Bierdeckel machen wollte. Und dann irgendwann mal Fraktionsvorsitzender im Bundestag der CDU war. Und dann hat Frau Merkel irgendwann mal ihn böse angeguckt, laut gebellt und daraufhin ist er in die Wirtschaft verschwunden. Ja. Okay. Also mit anderen Worten, der Typ, der von Merkel gekuscht hat, ist immer noch wieder da. Jetzt geht's weiter. Okay, jetzt. Moment, ich möchte kurz bilanzieren, weil CDU-Vorsitzender heißt ja auch normalerweise Kanzlerkandidat. Ja, genau. Das heißt, wir haben als ersten Bewerber... Das hat der AKK gesagt. Man kann ja Kanzlerkandidat und CDU-Vorsitzender kann man einfach nicht voneinander trennen. Ja, es sei denn, es macht der von der CSU. Aber also wir haben als möglichen Kanzlerkandidaten Nummer 1 einen Menschen, der bislang ein Ministeramt innehat und ansonsten noch kein Wahlamt außer seinem Bundestagsmandat wahrscheinlich gewonnen hat. Wir haben als Kandidatin Nummer 2 einen CDU-Fraktionsvorsitzenden, Ex-Fraktionsvorsitzenden, der das in Oppositionszeit war, der also auch offenbar nie irgendeine Wahl gewonnen hat. Naja, doch, zum Fraktionsvorsitzenden. Kommt da jetzt irgendjemand, der auch noch... Ja, da kommt noch jemand. Okay, da kommt noch jemand. Da kommen noch zwei. Armin der Hobbit. Armin Nasehi, dieser Soziologe aus Essen? Nein, Armin Laschet. Armin Laschet. Der Hobbit aus NRW. Ministerpräsident. Hat immerhin eine Wahl gewonnen. Jawohl. Okay. Also der hat eine Wahl gewonnen. Ja, das ist ja und NRW, das ist ja Herzland der Sozialdemokratie, das hat damals der Graf Zannelore weggenommen, ne? Der ja. Uschi aus Mülheim. Das siehst du mal. Also, Armin Laschet, das ist schon mal jemand, der was gewonnen hat. Der hat zumindest schon mal eine Frau besiegt. Genau. Das hat Friedrich Merz nicht. Hat eine Frau geschlagen, wenn man so möchte. Nein, eben nicht. Er wurde von einer Frau vertrieben. Ja, nein, der Dingenskirchen, der Laschet hat eine Frau geschlagen. Ach so, ja. Das ist in der Männerrunde CDU ist das, glaube ich, eine Qualifikation. Naja. Und vor allem fest. Also sie ist ja dann irgendwie jetzt auch, hat jetzt auch gesagt, ach nö, ich mache jetzt nicht mehr. Die ist untergetaucht. Das heißt, in NRW meistens ist sie in irgendeinem Kohlestollen verschwunden. Übrigens interessant, Kämmerlich ist zurückgetreten. Kramp-Karrenbauer ist zurückgetreten. Kraft hat gesagt, sie tritt nicht mehr an. Andrea Kahles ist jetzt Imperatorin der Klingonen. Man musste nur klarstellen, Kretschmann geht nicht. So, auf jeden Fall. Kuhn tritt auch nicht mehr an. Ja, stimmt. Das heißt, Winfried Kretschmann kann gar nicht halbtags nach Thüringen, weil der halbtags dann auch noch OB für Stuttgart sein muss. Naja, oder Frau Kienzle macht. Die ist jetzt die Spitzenkandidatin der Grünen. Ja, aber das macht der Kretschmann. Ich meine, von der Villa Reitzenstein zum Rathaus ist es nicht weit. Okay, auf alle Fälle kommen wir zum letzten Kandidaten, denn es war auf einmal überraschend, er war wieder da. Der Adolf. Nein, Norbert. Norbert Blüm? Nee, ich dachte, der ist tot. Nee, Karl Gustav Norbert Blüm ist nicht tot? Der ehemalige Atomminister Röttgen. Norbert Röttgen ist wieder da. Oh, Norbert Röttgen, das ist intelligent. Norbert Röttgen hat nämlich auch mal eine Wahl gewonnen. Welche? Und zwar die Wahl zum Spitzenkandidaten der NRW-CDU zur Wahl des Ministerpräsidenten. Und weißt du, wen er damals besiegt hat, um danach gegen Hannelore Kraft zu verlieren? Armin Laschet? Ja! Also er hat Laschet geschlagen und dann gegen Kraft verloren. Dann war der Wahl verloren. Genau, und Laschet hat gegen Röttgen verloren, um dann gegen Kraft zu gewinnen. Okay, nur kurz zum Verständnis. Nehmen wir an, Norbert Röttgen würde gewählt werden. Ja. dann... Dann müsste er Kanzler werden, weil er ja schon mal Umweltminister war. Und, ja, Moment, nein. Das, genau, darauf wollte ich raus. Der wollte ja in NRW-Ministerpräsident werden. Ja. Und ist es dann ja nicht geworden, weil er in der Wahl... Kampfsituation selbst gesagt hat, eigentlich so richtig Bock auf NRW hatte er nicht, weil wenn er den Ruf aus Berlin hört, dann geht er. Das heißt, wenn jetzt Norbert Röttgen CDU-Vorsitzender wird und auch Kanzlerkandidat, kann er nicht ausschließen, dass er auch den Kanzlerposten sein lässt, falls er den Ruf von Uschi aus Brüssel hört. Das ist richtig. Aber das heißt, im Grunde ist Norbert Röttgen die perfekte Kandidaturfigur, weil dann könnten sogar die SPD mal wieder punkten. Das stimmt. Ja, und da der Norbert Röttgen, der Norbert Röttgen halt schon mal gegen eine Frau verloren hat, könnte auch die SPD relativ einfach entscheiden, welcher der beiden Spitzenkandidaten zur Wahl antritt, nämlich Kevin Kühnert im Rock. Ja. Naja, Fakt ist auf alle Fälle, wir haben jetzt 4 CDU-Kandidaten, alle 4 sind aus NRW. Alle 4 ist echt kacke da. Alle 4 männlich, alle 4 männlich, weiß, alle 4 über 50. Und alle aus NRW. Nee, nicht alle über 50. Spahn ist... Ja, gefühlt ist der über 50. Und das ist, da fällt mir ein, ich habe den Norbert Röttgen letztens gesehen, der so phänotypisch ähnelt der immer mehr Helmut Schmidt, oder? Naja, Darf ich ja nur mal fragen, ne? Solange er nicht unter NATO-Doppelbeschuss gerät. Na gut, dann würde ich sagen, das haben wir heute mal gut gerockt. Ich glaube, wir lassen Hanau mal noch diese Woche raus. Meinetwegen, wir können noch kurz überlegen, gibt es noch irgendjemand anderen, der für die CDU unbedingt kandidieren müsste? Was macht denn Volker Kauder? Ich weiß nicht, du Olaf Scholz hat doch jetzt quasi... Nee, der ist immer noch Soze. Ja, aber der ist ja nicht Parteivorsitzender bei der SPD geworden, dann kann das doch bei der CDU versuchen. Nee, der ist immer noch Finanzkasper. Ja, aber trotzdem, also ich meine, Otto Schily war ja auch mal Grünen-Sprecher und ist dann SPD-Innenminister geworden. Naja, aber ich meine, wir können noch eine Sache kurz klären, da hätte ich gerne das Feedback von den Menschen da draußen. Wir haben jetzt über den CDU-Vorsitz geredet und natürlich, wer da Kanzlerkandidat auch dann logischerweise wird. Die eigentlich viel spannendere Frage ist, warum lese ich in allen Gazetten? Du liest Gazetten? Naja, ich lese Zeitungen, Magazine online. Warum lese ich in allen Presseorganen, die sich mit dem Thema Kanzlerschaftswahlkampf für nächstes Jahr beschäftigen, warum lese ich da überall, der CDU-Kanzlerkandidat wird antreten gegen Habeck. Robert Habeck. Seines Zeichens grünen Doppelspitzenvorsitzender. Weil? Warum redet niemand davon, dass es möglicherweise Frau Baerbock werden könnte? Das kann ich dir erklären. Da werden wir nämlich in den nächsten Wochen, werden Bündnis 90 und die Grünen ihre Fraktionsgemeinschaft aufkündigen, damit Robert Habeck für die Grünen kandidieren kann und Annalena Baerbock für Bündnis 90, um sich dann in einer Koalitionsregierung wiederzufinden am Ende. Und zwar gewinnt Robert Habeck mit 35-34% die Wahl. Das heißt, Annalena Baerbock wird leider nur Vizekanzlerin. Ja. Und Außenministerin. Okay, ich sehe das nicht. Du siehst das nicht, ich sehe das. Ich sehe das nicht. In diesem Sinne, lass uns einen Kommi da, Daumen hoch. Nein. Wenn Ascher noch lebt, sagt uns Bescheid. Ja, genau. Und wenn Norbert Blüm noch lebt? Ja, und falls bis zu dieser Folge die Machtergreifung 2.0 durch Bernd Höcke geschehen ist. Schade! Ja, genau. Als wir den Jahresrückblick, den Jahrzehntrückblick aufgenommen haben, konnten wir das mit Thüringen ja auch noch nicht ahnen. Genau. Sonst hätten wir es nämlich längst thematisiert. wir haben ja das war einer meiner Meilensteine, dass es zum ersten Mal einen linken Ministerpräsidenten gab in der Folge für 2015 oder so. Ja, und es gab jetzt dieses Jahrtausend auch schon einen liberalen Ministerpräsidenten. Den letzten seit 70 Jahren. Ich überlege gerade, könnte es nicht sein, dass du so anfangen? In den 50er Jahren eventuell? Ja, sag ich ja, im Südwesten, ne? Hier unten auch irgendwo, ne? Ja, ja. Gebhard Meyer hieß der, glaube ich. Das übersteigt meinen Horizont. Ja, ich glaube, das war Gebhard Meyer oder so. Aber das könnte sein, ne? Ja, also dementsprechend der letzte liberale Ministerpräsident. Ich hoffe, dieser Herr Kemmerich war auch der letzte liberale Ministerpräsident für eine lange, lange Zeit. Naja, wir nehmen diese Folge nach der Hamburg-Wahl auf. Die FDP ist drin. Könnte das aber noch rausfliegen. Moment, das, genau, könnte aber noch rausfliegen, weil Stimmen verwechselt werden. Das steht noch nicht fest. Wobei ich da mich immer noch frage, wie kann man grüne Stimmen mit liberalen Stimmen verwechseln? Die einen werden mit einem normalen Kreuz, die anderen mit einem braunen Kreuz. Die Frage habe ich mir auch gestellt. Aber offenbar hat man ja auch in Thüringen irgendwie AfD und FDP verwechselt. Also... Nee, AfDP. Man weiß es nicht, ne? Aber ja, es ist geschehen und wir nehmen das zur Kenntnis. Genau, das waren jetzt entspannte 45 Minuten zur Wiederkehr. Nennt's nicht Comeback, nennt's Machtergreifung 2.0 oder sowas. Machtwiederergreifung. Genau. In diesem Sinne. Macht's gut. Ciao. Tschüss.